Das ist dann doch ein bisschen schneller gegangen als gedacht. Nicht nur hat der Winter einen kleinen Vorgeschmack auf die kalten Tage geliefert, sondern auch Ampere ist wieder zurück mit einer guten Stunde vollpackt mit elektronischer Musik. Das mal mit herzerwärmendem Bass für frostige Zeiten. Hochfrequente Beats treffen auf Fistpumps im Club. Manchmal ein bisschen zärtlich und auch ab und zu ein bisschen gnadenlos liefert die Episode von Ampere gehörig Zündstoff für ironische Fortnite-Dances im Schnelldurchlauf. Wir starten gemächlich mit bouncigem R&B und ein bisschen Garage, switchen zu träumerisch gesprochenen Beats, um anschliessend den Gang mit ein bisschen Elektro, Footwork und Gabo ordentlich aufzufahren. Nochmal zum Mitschreiben, Ampere Folge 15 mit mir, und Benny, hier auf SRF Virus. Zum Start von der 15. Folge von Ampere. Das war gerade NXXXXS mit Lights gesehen. Yep, mit 5X. Die Scheibe ist auf Live from Earth, daheim von unter anderem einem Young Horn veröffentlicht worden und bekommt leider nicht die gleiche Aufmerksamkeit wie der Output vom Wiener Vorwärtsdenker. Wir bleiben bei Dope Beats auf Dope Electronica. Als nächstes kommt schon mein Highlight aus diesem Podcast. Das ist der Engländer Liam mit dem Track Intermission. Ampere Certified. Und zwar massivstens. Intermission, guess you feel it don't fit the vision. Lost your sight to another mister. Hope you're blessed, I will always miss ya. Moving on crystal clear of it. Wade the waters and disappear. Alone I'll be, that's what most I fear. I don't drink no more, I just stare. Don't think, from the chalice to the bathroom sink. Trust ain't a one-way thing. I pen a deal when I swear I won't flinch. I be in the ghost since you treat me like one. Music make us rich but the kitchen's fell son. Heartbound bum like the beating eardrum. Run to the sun, could have shared the island. Be alive and let your force collide. And through the earth and time I guess we'll be okay. I'm not falling through it. Grazes, bumps and bruises. Now she acting clueless. She'll be okay and this is misery. In the world on my wish list. Kinda got grass like wildcats. From I still got budget in my system. Are you listening? Niggas get bumps and they're listening. You better hold your drink like a big man. Body got dropped in an instant. AB, he still ain't the same seat. He got thrown to the floor with the whim wham. Wonder if he told that tale. No intel. Rash thoughts swell. Leather cream seats. Looking peachy. I'm the feces. Fear the name, fear the rage. Eastside boy with the flame. Able to cook the cane. Writing hooks just to cut bezels. Automobile speed levels. Intermission, you just witnessed elevation in my mission. Read the scriptures, it is written. Be alive and let your force collide. Viele zeitgenössische Produzentinnen und Produzenten haben ihre frühen musikalischen Einflüsse im Hip-Hop, so auch der Bamboo Man, ebenfalls aus dem Vereinigten Königreich. Der Track namens Skip ist nach eigenen Aussagen aus Aufnahmen von seinem Freundeskreis entstanden, welche er bearbeitet und arrangiert hat. Gerade am Anfang zeigt sich das akustische Mantra von diesem Track, dreht von wohlig warmen Texturen, fließt man melancholisch und in absoluter Slow Motion durch den Alltag. Von der Herbstklang direkt weitertragen. Als nächstes kommt der Tom Demag Remix von Burning House im Original von Vincent and the Barbers. Nostalgische Breaks bieten zusammen mit einer sphärischen Ambiance die perfekte Gratwanderung zwischen Tagträumen und Gänsehaut auf dem Dancefloor. Bye. 14 Minuten deep sind wir gerade und es ist definitiv Zeit, die Temperaturen nach oben zu treiben. Ghetto Tech und Elektro liegen der Ampere-Redaktion sehr nah am Herzen, vor allem dank Tunes wie den zwei folgenden, die gerade vom gleichen Label kommen. Zuerst kommt Detroit's Finest, yep, das ist der Name, mit Cover-Up, dicht gefolgt vom Tune Ghetto Techno von Tony Morales. Beides aus FTP aus Berlin und leider nicht auf Spotify. Guten Bounce wünsche ich. Techno. Peak Time auf der Tanzfläche. Wir behalten den Pace und switchen eiskalt in Gabo-Territorium. Yep, abseits vom Tellerrand heisst eben ab und zu auch eine Grenzerfahrung machen. Und das ist gut so. Das ist der DJ John Piemel mit dem Track Escalope Boursin auf dem französischen Hype-Label Casual Gabos. Wenn ihr mal richtige Vibes jenseits von Güppli und Business Technoman seht, zieht euch am besten das Boilroom-Set von dieser Posse rein. Im Zeichen von brachialen, Presslufthammer-ähnlichen Energieschüben. Wir switchen den Vibe und spielen gerade etwas vom Frank Ocean-Kollaborateur Regin. Wie vor ein paar Episoden spielen wir einen Beat von seinem 71-Track starken Album Text While Driving, If You Want to Meet God. Extraordinär. Der sphärische Hall gehört noch zu einem der besten Grime-Tunes der letzten Jahre, und zwar Rigor Mortis vom Zombie. Der Produzent verteilt nicht nur online auf seinem Twitter-Account gehörige Punches, sondern auch im Real Life. Und so wie es der Zufall will, kommt der nächste Song von jemandem, der bereits seine Erfahrungen mit der Schlagfertigkeit vom Londoner gemacht hat. Vor einigen Jahren trifft also der Zombie auf den Hudson Mohawk und gibt im Wert einer Auseinandersetzung eine Penalty, fährt er gerade ins Superstar-Gesicht. Die Geschichte ist aber auch schon ein alter Hut und spielt in dem Fall auch überhaupt keine Rolle, denn der Hudson ist zurück, wieder mit dem Lunis als Tonight, und das Ding, das läuft, ist ganz frisch an Presse. Der Tune heisst Dollars und hat eines der besten Videos der letzten Jahre. Unbedingt auf der Videoplattform deines Vertrauens abchecken. Just

aus der Heimat grandiose elektronische Musik kommt, ist unbestritten und wir bei Ampere stehen gern für sie. In nahezu allen Episoden findet ihr Qualitätsmusik aus ziemlich allen Ecken der Alpennation. Auch der Tune ist aus Nachbarsgarten, und zwar ist das Fels mit Manifest auf dem Freiburger Label Strecke. Dazu muss man auch mal die Edgelord Attitude ablegen und einen Guilty Pleasure wertschätzen, wenn er kommt. Zwei Popsterne kommen hier zusammen und vermischen einen glitzerigen Chiptune-Vibe mit intimen Vocals. Das ist Subtract mit dem Sampha. Der Tune heisst Temporary View. I see those multicolored tears all bleeding from your eyes. I see the rainbow and the darkness at the same time. I guess that's what you call this life, and it could end tomorrow when you can't imagine anywhere else. Oh, imaginary stairs. I'm out here on the edge. I know it's just a temporary view. Won't you help me and invite your life to wake my desire? I need something new. Won't you help me and invite your light to wake my desire? Scene one, I see the movie in my mind's eye. Staring through the keyhole just to catch some sunlight. Start the clicker, take the picture. Yeah, I'm there with you, and I wouldn't want to be anywhere else. Oh, imaginary stairs. I'm out here on the edge. I know it's just a temporary view. Yeah. Won't you help me and invite your life to wake my desire? I need something new. Won't you help me and invite your light to wake my desire? I feel you falling into me. That's why you had to fly away. Spin, I'm living. I'm having blood on blood vision. I know that's why you had to live. Wir behalten den Cheesy Vibe und switchen gerade zu einem weiteren Big Player. Und zwar ist das der US-Amerikaner Machine Drum mit dem Track Tell You. Der Wahl-New-Yorker ist ein bisschen überall daheim, sei es Footwork, Dubstep, Drum and Bass oder wie in dem Fall auch Pop, und released seit Jahren auf dem Traditionslabel Ninja Tune, wo aus der Heim von Bonobo ist. what you gotta do. Wir befinden uns bereits auf der Zielgerade, aber bevor wir Tschüss sagen, gibt es noch zwei ganz spezielle Sachen zum Schluss. Viele würden den kommenden Song als sehr aufwendigen Klingelton bezeichnen, ist aber definitiv Träumermaterial allererster Güte. Die Scheibe heisst Folding, kommt vom Lee Gamble und lebt von hypnotisch leichtfüßigem Sounddesign, wo die perfekte Akustik für herbstliche Sonnenstrahlen bietet. Jetzt draussen auf Hyperdub. Zwei bis drei Minuten bleiben uns noch, bis wir uns endgültig von der 15. Episode von Ampere verabschieden. Aber keine Angst, auch nächste Woche gibt es wieder eine knappe Stunde Handerlesenes und Hörenswertes aus der Welt von der elektronischen Musik, als Podcast, im Radio oder als wöchentlich aktualisierte Playlist auf Spotify. Vergiss nicht, deinem Lieblingssender auf allen gängigen Socials zu folgen. Dort findest du Content extraordinär, egal ob für Auge oder Ohr. Wir hören uns nächste Woche beim 4-Monats-Jubiläum von Ampere wieder. Erneut mit mir, und Benny, hier auf SRF Virus. Now you know, can't beat the system, now you know. Go with the flow, now you know. Can't beat the system, now you know. Go with the flow, now you know. Can't beat the system, now you know. Go with the flow, now you know. Can't beat the system, now you know. Go with the flow, now you know. Can't beat the system, now you know. Go with the flow, now you know. Can't beat the system, now you know. Go with the flow, now you know. Can't beat the system, now you know. Go with the flow, now you know. Can't beat the system, now you know.